Teil 50 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geist im Glas. Es ließ ein Mann seinen Sohn studieren. Wie der ein paar Schulen durchstudiert hatte, konnte der Vater nichts mehr an ihn verwenden. Da ließ er ihn zu sich kommen und sprach: »Du weißt, unser Vermögen ist aufgegangen. Ich kann nichts mehr an dir tun.« Da sagte der Sohn: »Lieber Vater, macht euch darüber keinen Kümmer. Wenn es so ist, da bleibe ich bei euch und will mit euch gehen und etwas am Malterholz, das heißt am Zuhauen und Aufrichten, verdienen.« Denn der Vater war ein Taglöhner und erwarb sein Brot damit. Der Vater sagte: »Ja, mein Sohn, das soll dir beschwerlich ankommen. Ich habe auch nur eine Art und kann dir keine kaufen.« »Ei«, sagte der Sohn, »geht zum Nachbar, der leiht euch eine.« Also borgte der Vater eine Art für ihn, und sie gingen miteinander ins Holz und arbeiteten. Wie sie bis Mittag gearbeitet hatten, sagte der Vater: »Nun wollen wir ein bisschen rasten und unser Mittagsbrot essen. Da geht die Arbeit hernach noch einmal so frisch.« Der Student nahm sein Mittagsbrot in die Hand und sagte zum Vater, er wollte damit herumgehen und Vogelnester suchen. »O, du Geck«, sprach der Vater, »was willst du da herumgehen? Bleib bei mir, sonst wirst du müd und kannst hernach nichts mehr tun.« Der Sohn ging aber in dem Wald herum, aß sein Brot und sah sich nach Vögelsnestern um und kam zu einem großen, gefährlichen Eiche. Da suchte er ein bisschen herum. Auf einmal kam gegen ihn eine Stimme aus der Wurzel, die rief mit so einem recht dumpfen Ton: »Lass mich heraus, lass mich heraus!« Da horcht er danach und rief: »Wo bist du?« Er sprach von neuem: »Lass mich heraus, lass mich heraus!« »Ja, ich sehe aber nichts«, sagte der Student, »wo bist du?« »Hier bin ich, bei der Eichwurzel.« Da fing er an zu suchen und fand in einer kleinen Hülle eine Glasflasche. Daraus war die Stimme gekommen. Er hielt sie gegen das Licht. Da war eine Gestalt darin, wie ein Frosch. Die Gestalt rief aber weiter: »Nimm den Pfropfen herab!« Das tat der Student, und wie er den Pfropfen abgenommen hatte, kam ein Kerl von entsetzlicher Größe heraus und sprach: »Weißt du wohl, was du für einen Lohn verdient, weil du mich herausgelassen hast?« »Nein«, sagte der Student, »so will ich dir's sagen. Ich muß dir den Hals dafür brechen.« »Nein«, sagte der Student, »mir nicht so. Das hättest du früher sagen sollen, so hätte ich dich nicht herausgelassen. Da müssen erst mehr Leute gefragt werden.« »Mehr Leute hin, mehr Leute her, du musst deinen verdienten Lohn haben. Du kannst leicht denken, dass ich nicht aus Gnade da eingeschlossen war, sondern aus Strafe. Weißt du wohl, was ich für einen Namen habe?« »Nein«, sagte der Student, »das weiß ich nicht.« Da sprach der Geist: »Ich bin der großmächtige Merkurius. Ich muß dir den Hals zerbrechen.« »Nein, das geht nicht so, wie du meinst«, sagte der Student, »du musst einen anderen Rat anfangen. Ich muß auch aussehen, ob du wieder in die Flasche hineinkommst. Sonst glaube ich nimmermehr, dass du herausgekommen bist. Wenn ich das aber sehe, will ich mich in deine Gefangenschaft geben.« Da willigte der Geist ein und begab sich durch dasselbe Loch und durch den Hals der Flasche wieder hinein. Wie er drin war, steckte der Student den abgezogenen Pfropfen wieder auf, und der Geist war angeführt. Da bat der Geist, er möchte ihn noch wieder erlösen und herauslassen. »Nein«, sagte der Student, »der mir nach dem Leben strebte, dann kann ich nicht wieder herauslassen, und den will ich in Ewigkeit nicht wieder herauslassen.« Da sprach der Geist: »Ich will dir auch so viel geben, dass du dein Lebtag genug hast.« »Du würdest mich doch betrügen, wie das erste Mal«, sagte der Student. »Nein«, sagte der Geist, »ich will dir nichts tun.« Da ließ er sich bewegen und tat den Pfropfen wieder ab, und der Geist stieg heraus. »Nun will ich dich belohnen«, sprach er, »da hast du ein Pflaster. Wenn du mit dem einen Ende einer Wunde damit bestreichst, so wird sie heilen. Und wenn du Stahl oder Eisen mit dem anderen Ende bestreichst, soll es all in Silber verwandelt sein.« Da wollte der Student das Pflaster probieren und machte an einem Baum einen kleinen Ritz und hielt dann das Pflaster daran. Da war er alsbald geheilt. Da dankte der Student dem Geiste, und der Geist dankte ihm auch für seine Erlösung, und sie nahmen Abschied voneinander. Der Student ging zurück zu seinem Vater, der wieder an der Arbeit war und ihn schalt, dass er so lange ausgeblieben wäre. »Ich hab's ja gesagt, dass du nichts tun würdest.« »Ich will's schon nachholen«, sprach der Student. »Ja«, sagte der Vater zornig, »nachholen hat keine Art.« »Vater, was soll ich zuerst tun?« »Hau den Baum da um.« Da tat der Student sein Pflaster heraus und strich seine Art damit, wie er nun ein paar Hiebe getan hatte, war sie ganz schief und hatte sich die Schärfe umgelegt, denn sie war von Silber geworden. »Nun seht ihr, Vater«, sprach der Sohn, »was habt ihr mir für eine Art gegeben? Die ist ja ganz schief geworden.« »Ach, was hast du gemacht?« sagte der Vater und war noch böse. »Nun muss ich die Art bezahlen. So bringst du mich mit deiner Hilfe nur in Schaden.« Der Sohn sprach, »Werdet nicht böse, Vater, ich will die Art schon bezahlen.« »Ja, du Dummbart, wovon willst du sie denn bezahlen? Du hast nichts, als was ich dir gebe. Das sind Studentenkniffe, die stecken dir im Kopf. Vom Holzhacken hast du keinen Verstand.« Da wollte der Sohn den Vater bereden, Feierabend zu machen. Der Vater sagte, er solle sich packen. Der Student aber ließ ihm keine Ruhe und sagte, er könne nicht allein nach Haus gehen, bis der Vater mitging. Der Sohn nahm die Art mit, der Vater aber war ein alter Mann und konnte nicht sehen, dass sie zu Silber geworden war. Wie sie nach Haus kamen, sagte der Vater, nun bring die Art hin und sieh, was sie dafür geben wollen. Der Student aber nahm die Art, ging damit in die Stadt zum Goldschmidt und fragte, was er dafür geben wollte. Wie der Goldschmidt sie gesehen hatte, sagte er, er wäre nicht so reich in seinem Vermögen, dass er sie bezahlen könnte. Da sprach der Student, er sollte ihm geben, was er hätte, er wollte ihm das andere borgen. Da gab ihm der Goldschmidt 300 Taler und lieh noch 100 Taler dazu. Damit ging der Student heim zu seinem Vater und sprach, »Hier habe ich Geld, nun geht hin und fragt, was der Mann haben will für die Axt.« »Das weiß ich schon«, sagte der Vater, 1 Taler 6 Groschen.« »So, gebt ihm 2 Taler 12 Groschen, das ist das Doppelte und ist genug.« Dann gab der Student seinem Vater 100 Taler und sagte, er sollte ihm die Tochter in der ganzen Welt. Ende von »Der Geist im Glas«. Ende von Kinder- und Hausmärchen, Teil 2 von den Brüdern Grimm.